Das Oldenburger Stadtgespräch, der medienpädagogische Podcast. Eine Kooperation zwischen dem Präventionsrat Oldenburg, der VHS Oldenburg und Oldenburg 1. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum ersten Oldenburger Stadtgespräch. Das Oldenburger Stadtgespräch findet in Zukunft öfter oder beziehungsweise regelmäßig an dieser Stelle statt und ist Teil des Oldenburger Weges. Was das alles ist, was es damit auf sich hat, darüber möchte ich heute mit Melanie Blinzler vom Präventionsrat sprechen. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Hallo. Fangen wir doch gleich mal an. Melanie, wer bist du und was machst du beim Präventionsrat? Ich bin Geschäftsführerin des Präventionsrates, das heißt seit etwas mehr als 10 Jahren damit beschäftigt, Präventionsangebote zu begleiten, zu unterstützen. Ihr habt sehr viele verschiedene Geschichten. Also das ist mir über meine Arbeit hier bei O1 immer wieder aufgefallen, egal um welchen Bereich es eigentlich geht, ob es jetzt, wenn ich jetzt mal so weit ausholen darf, um Graffiti geht oder um das Internet. Also eure Bandbreite ist riesig. Kannst du da mal so einen kleinen Überblick geben und uns vielleicht auch verraten, warum ist diese Arbeit, diese präventive Arbeit so wichtig? Ja, das ist genau wie du sagst. Wir haben eine enorme Bandbreite, weil es uns um Gewalt- und Kriminalitätsprävention geht. Und Gewalt und Kriminalität spielt sich nun mal in verschiedenen Lebensbereichen ab. Und das sind dann die Bereiche, die uns interessieren. Graffiti, weil du es angesprochen hast, ist etwas, wo wir über das Schaffen von legalen Flächen daran arbeiten, dass es nicht mehr illegal passiert, was auch in den letzten Jahren hervorragend gelungen ist. Dann gibt es aber noch ganz viele andere. Also Senioren beispielsweise werden manchmal auf übelste Art und Weise angesprochen, der sogenannte Enkeltrick, wo wir dafür Sorge tragen, dass Senioren und Seniorinnen informiert sind und nicht darauf hereinfallen und nicht Opfer von dieser Kriminalität werden. Dann gibt es häusliche Gewalt, wo wir in der Prävention aktiv sind, weil es natürlich wesentlich besser ist, dafür zu sorgen, dass das gar nicht erst so weit kommt, zu Gewalt kommt, als dann in dem Moment, wo es passiert ist, zu reparieren und einzugreifen. Also das ist ja die Grundidee unserer Prävention. Wir wollen daran arbeiten, dass die Probleme gar nicht erst entstehen oder da, wo sie entstanden sind, dass sie zumindest keine schlimmen Auswirkungen haben. Also ist für viele Menschen auch wirklich was dabei. Das ist halt tatsächlich auch immer das Ding, was ich mir gedacht habe, wenn ich über meine Arbeit als Redakteur über Veranstaltungen von euch gestoßen bin oder auf Veranstaltungen, dass ich dann wirklich gedacht habe, boah, das Portfolio ist so breit und eigentlich ist für jeden Bürger oder jede Bürgerin auch was dabei. An dieser Stelle wollen wir aber etwas spezialisierter uns verhalten oder etwas spezieller über eine gewisse Thematik unterhalten. Und welche Thematik ist das? Über was wollen wir in Zukunft hier im Oldenburger Stadtgespräch reden? Was wollen wir den Leuten mitgeben? Es geht uns in diesem Stadtgespräch um digitale Medien. Wie nutzen wir die digitalen Medien, meistens auch soziale Medien genannt? Wie gehen wir damit um? Warum haben wir diese Entwicklung zu sehr viel Hass und Hetze, also Gewalt, die über das Internet ausgeübt wird? Warum haben wir das und wie können wir dem etwas entgegensetzen? Gibt inzwischen Gott sei Dank eine gute Entwicklung, dem was entgegenzusetzen, und das möchten wir hier in Oldenburg auch machen, und da möchten wir tatsächlich gerne so viele Menschen wie möglich einbinden. Weil, genau wie du sagst, das ist ein Thema für alle Menschen. Also im Kern geht es dann auch um solche Werte wie Zivilcourage, die wir ja alle auch greifbar im Leben auf der Straße kennen. Aber diese Zivilcourage tatsächlich dann auch gezielt anzusprechen und zu fördern in den sozialen Medien, damit die sozialen Medien unter anderem auch wirklich sozial bleiben. Das kann ich so auf den Punkt bringen. Ja, dass sie sozial bleiben. Und das ist ein super Stichwort, das du genannt hast, Zivilcourage. Fragen sich viele, ja, wie denn digital? Wie soll ich denn? Kann ja gar nicht irgendwie einem Aggressor in einem Chat was entgegensetzen. Wie soll es denn gehen? Es gibt sehr, sehr gute Ideen, wie das gehen kann. Da machen wir auch Angebote im Laufe der Zeit, sodass man sich das anschauen kann und dann selber aktiv werden kann. Und an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie dann tatsächlich auch immer so ein bisschen, ja, im Kino nennt man das Sneak Preview. Wir haben hier vor, tatsächlich gewisse Dinge zu besprechen, bevor die Veranstaltungen auch stattfinden, sodass Sie sich schon mal einen Eindruck machen können, spricht das Thema mich an und das dann tatsächlich auch in Präsenz verfolgen können. Das Ganze ist aber ja auch nicht nur Teil eines bloßen Gespräches. Wir wollen ja tatsächlich auch flankiert neben unseren Kern und neben unserem Kerncontent, den wir regelmäßig an dieser Stelle hier platzieren werden, auch andere Dinge platzieren, junge Leute zu Wort kommen lassen, damit diese auch ihre Sicht darbringen können, da das nun auch ein Feld ist, das, ich sag mal, generationstechnisch anders genutzt wird. Also ich nutze das Internet oder soziale Medien anders als meine Tochter. Und das soll sich ja auch an dieser Stelle hier wiederfinden. Und am Ende wollen wir ja auch etwas mitnehmen. Wir wollen ja den Oldenburger Weg beschreiten und ihn definieren. Kannst du uns da mal ein bisschen was drüber erzählen? Wir möchten ganz gern, dass deutlich wird, dass immer noch die allermeisten Menschen einen sehr, sehr guten Umgang mit den digitalen Medien, mit den sozialen Medien pflegen, dass es eine Minderheit ist, die sehr viel Unfug treibt, bis hin zu Hass, Hetze, Gewalt. Aber diese Minderheit ist einfach extrem laut. Sie ist dadurch vermeintlich stark, weil sie so laut ist und vor allen Dingen, weil sie Schäden produziert. Also die Tatsache, dass Jugendliche sich zum Teil nicht mehr trauen, ihre Meinung kundzutun in den sozialen Medien, ist genau das Gegenteil von dem, was bei der Erfindung des Ganzen mal Sinn der Sache war. Also digitale Medien, damit alle Menschen sich einbringen können, beteiligen können, ihre Meinung sagen können, miteinander in Diskussion gehen können. Das Gegenteil passiert an einigen Stellen und da müssen wir jetzt dringend für Sorge tragen, dass das so nicht weitergeht, also dass sich diese Entwicklung nicht weiter fortsetzt, sondern andersrum, dass sich zunehmend mehr Menschen trauen, ihre Meinung zu sagen und miteinander zu sprechen, ohne dass es zu sogenannten Shitstorms oder kommt. Genau das ist ja auch tatsächlich das Schöne am Internet, an diesem digitalen oder in dieser digitalen Welt. Die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben zum Wissensaustausch, um miteinander zu kommunizieren, sind so toll, wie sie noch nie waren. Und man hört ja sehr oft, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, der ist böse, aber genau darum geht es bei uns nicht. Wir wollen Mittel an die Hand geben, um zu zeigen, nein, das ist spannend, was hier passiert und es ist auch für dich möglich, Stellung zu beziehen und zu sagen, ey, gewisse Dinge laufen nicht richtig und dass das halt auch wichtig und angebracht ist heutzutage, sich nicht wegzuducken, sondern klar dann auch Stellung zu beziehen. Ja, vielleicht ein Hinweis, weil du hast es benannt, das ist etwas, um was es uns jetzt auch sehr stark geht in diesem Zusammenhang mit dem Oldenburger Weg. Es gibt so viele Mythen, also rechtsfreier Raum und mir kann nichts passieren, war einmal. Das ändert sich wirklich tagtäglich und es wird glücklicherweise auch immer schwieriger werden für Leute, diesen Unfug und auch diese gewaltbezogenen Dinge zu treiben. Und dafür müssen wir aber miteinander stark sein und das ist es, was wir wollen. Wir wollen die Meinung derjenigen einholen, die vernünftig damit umgehen und zeigen, das ist die Mehrheit und die sind eigentlich stark und deswegen muss man da keine Sorge haben, sich selber auch zu äußern. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie gespannt. Werfen Sie ein Ohr an diese Stelle, denn hier wird einiges entstehen. Teil des Oldenburger Wegs ist das Oldenburger Stadtgespräch in Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat und Oldenburg 1 und der VHS Oldenburg. Und dass wir eine ganze Menge Pfeile im Köcher haben, die wir verschießen wollen, das sagt uns Melanie nämlich jetzt. Die gibt uns einen kleinen Überblick über die Themen und Veranstaltungen, die bis jetzt geplant sind und über die wir dann auch an dieser Stelle sprechen werden. Welche sind das denn? Ja, wir machen beispielsweise einen großen Auftakt zu unserer Kampagne Oldenburger Weg, die ja am 28. April in der Volkshochschule stattfinden wird. Da haben wir einen sehr, sehr interessanten Autoren, der für die ARD-Korrespondent war, Klaus Scherer. Der wird uns was zu seinem Buch Kugel ins Hirn. Darüber wird er uns was erzählen und wir werden mit ihm ins Gespräch kommen. Da stellen wir dann auch die gesamte Kampagne vor. Und dann gibt es weitere Veranstaltungen, schon gleich auch im April. Was tun gegen Hass in den sozialen Medien, bieten wir online an. Make Facts Great Again, das ist das, um was es geht, bieten wir online an. Die Termine dazu werden wir immer auf unseren Webseiten, Präventionsrat Volkshochschule O1, dann veröffentlichen, sodass man sich das jetzt nicht merken muss. Aber das sind zig Veranstaltungen, viele davon online, sodass man sich einfach reinklicken kann und zuhören kann. Begleiten Sie uns gerne auf dem Oldenburger Weg, lauschen Sie dem Oldenburger Stadtgespräch an dieser Stelle und wenn Sie selber vielleicht auch Lust haben, mitzumachen, sich einzubringen, all das ist möglich, melden Sie sich dann einfach unter info@oldenburg1.de. Wir freuen uns auf jeden Fall auf viele Ohren, die uns lauschen und sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.